Kashmir Radio. Beezen Tales Radio. Radio Radio. Die Taste drückt, der Knöchel stinkt, die Wolke zieht, das Wetter hinkt. Beezen Tales Nummer 41. Am Ofen, im Vorbeigehen, beim Dazuwerfen und Zugehörigens, beim Hinausschauen, beim Meisenknödel, Köttel, Kötteln, Klacken, Gucken, beim Bäume, Bauen, Brummen und mit unvertrauten Sauen nach außen, wie von außen auch mit jenen wiederum und selbstgebauten Augen nach innen schauen, wo in Sesseln und in Westen unter allzu ungeladenen Gästen noch die einigen am Sitzen verbleiben. Du hast also ein Drachenei. Man kann dein Nicken nicht sehen. Willst du ja sagen? Ja. Gut. Wo hast du denn dein Drachenei gefunden? Im Wald. Wo? In der Nähe im Wald. In der Nähe im Wald. Und wie kam es dazu? Ich lag auf dem Boden, hatte gesagt, ich nehme nicht mal den Drachenei mal mit. Hast du es gleich von Anfang an geduzt, das Ei? Was denn? Du hast gesagt, ey, ich nehme dich gleich mal mit. Du, Ei, ich, Noe, wart ihr gleich gut bekannt? Okay. Und womit hat sich das Drachenei zu erkennen gegeben? Also woran hast du erkannt, dass es eines ist? Das hat mein Herz gesagt. Dein Herz sprach von einem Drachenei. Und siehe da, da lag es schon. Und ihr wart gleich per Du. Dann hab ich's einfach mit drin. Und nun? Dann sind wir zu Hause. Oh. Ist das Nest auch. Kann man das Nest beschreiben? Was? Kann man das Nest beschreiben mit Worten? Wie sieht das Nest aus für das Drachenei? Das sieht so aus. Guck mal. Ah. Ja. So, das könnte man so. Und dann war es so. Und dann war es so. Das ist die Wand. Das ist unser Drachen. Und die Wand ist eine Schutzmauer? Gegen was muss man denn ein Drachenei schützen? Dass es nicht wegfliegt. Aber warte mal. Aber ja, ich warte gern. Warst du denn auch mit dabei beim Bau des Nestes? Was kann man machen, dass es wie man brüten kann? Wie kann man das brüten? Man muss sich raufsetzen. Okay, ich muss auf mich raufsetzen. Okay, ich setze mich drauf. Es ist nicht groß genug für alle zum gleichzeitig Bebrüten, das Drachenei. Mami, brüte. Aha. Aber... Du hast zu meiner Mama gesagt, Mama. Dabei ist er doch gleich der Papa eines Drachen. Aber ich könnte die Mama sein. Hast du es brüten? Was denkt ihr denn, wenn der Drache entspringt aus dem Ei? Rauskrabbelt und euch anschaut, was er denn zuerst, was wird er sagen? Was werden seine ersten Worte sein? Brüte. Ah, nee, Marlene, Brüte. Ja. Oh. Stellt euch vor, die ersten Worte. Wie hier ist sein? Oh, oder? Aber die. Oder? Danke, nein, aber die Klöße sind nicht zum Bebrüten, obwohl sie so aussehen, richtig? Mami, aber ich kann nicht. Ja, ich kann. Drachenei, das dauert schon eine Weile. Ja. Aber immer schön abwechselnd bebrüten, ja? Was denn? Ja. Dann sagt der Drache zu Noe Mama und zu mir Papa. Alles klar. Und ihr sagt zu mir Bescheid, okay? Wenn es zu weit ist. Danke. Ein Kind in Pink. Ein Wink vom Herrn. Ein Wink vom Herrn. Ein Wink von fern. Ein Hoch im Tief. Ein Lot im Tal. Die Zunge rief. Der Weg war schmal. Baut ein Freund oder ich will ihm dabei helfen, eine Für Sauna. Selbst. Ja. Und der hat einen schwedischen Saunaofen. Ja. Mit dem Ofenrohrmaß 1,15. Und er meinte, das ist nicht so leicht, da Ofenrohre zu finden. Kann das sein? Ja. Also es ist also 11,5 cm sozusagen. Genau. Die Frage ist, ob er den Ausgang gemessen hat und ob der Abgang vielleicht leicht konisch ist. Und ob dann nicht unten eine 12 raufpasst. Ja. Okay, ja, die Herstellerangabe erstmal so, diese 1,15 ist im Datenblatt so beschrieben. Ja. Von daher vielleicht das ist ein recht günstiger Saunaofen. Ja. Aber vielleicht machen sie ihr Geld dann durch das Ofenrohr. Ja. Keine Ahnung, aber Abteilung Sonderanfertigung. Gibt es da sonst so Schnüffelstücke oder sowas? Also ich kenne auch nur die üblichen Größen, ne? Okay. Du hast auch mit Ofenrohr generell nicht viel am Hut, ne? Nicht so viel. Und diese Ofenrohre hier im Tal, die wurden einfach eine Großbestellung damals. Ja. So, von irgendwem. Und das waren also alles 150er, 120er oder 130er. Kann man so mal fahren. Ja, gerne. Ja. Ich habe gerade eine Radiosendung sozusagen in der Hand. Ja, also die entsteht gerade und ich habe mich schon über Saunaöfen informieren lassen, spontane Gedichte verpasst bekommen und viel über das Dracheneierbebrüten gelernt. Ja. Du nimmst gerade auf. Na klar, ich bin enorm aufnahmefähig, also gerade zu dieser Jahres- und Tageszeit. In dem. Ja. Ich bin mit allen meinen Sinnen aufnahmefähig. Und dies ist nur ein verlängertes. Nimmst du gerade auf? Ja. Wann immer du etwas sagst, höre ich dir zu. Nein, ich kann nicht. Ich meine, ob du gerade mit dem Ding aufnimmst. Ja. Okay. Ja. Warum? Das tue ich. Die Radio von. Ja, ich dachte mir, ich mach mal manchmal mitunter mit jedem wahlweise etwas unter Umständen Unübliches. Man kann zum Beispiel auch Trampolin auf dem Sand imitieren. Junge, fest, ja, Mann. Wie heißt die Sendung noch? Trampolin. Trampolin. Trampolina. Trampolino. Aber ich danke euch für euren Beitrag. Es sei denn, ihr hättet noch was zu abzugeben, was explizit ist? Ja, das ist ja eher so aus dem Werbebereich. Stellen Sie doch bald wieder bei Trampolin. Ah, okay. Das ist eigentlich eine Sendung ohne Werbung. Ist okay. Muschi hat sich wehgetan. Stellen Sie bald wieder von mir. Oh, okay. Thank you. Der Reihe nach in Reihe vor. Als solche vorgestellt. In ein Regal in einem Ort der Sauna. Du ne? Herzlich Grüß, Obidal, Rustukov, Nungstein, Munder, Ruhetage, diese gesunde Tage, Ruhe, Nacht, Ruhe, Nere, Lage, Leide, Kätzchen haben wir hier heute Freitag, Grüß. Dame vorbei. Aber wenn ich es nun recht bedenke, so ist es, dass ich mir nichts schenke, wenn ich vielleicht doch mit Wenke einmal nur zu Abend esse und sie dabei bei mir säße und wir füllten die Gefäße mit der allerlei Leckerei. Wobei natürlich auch ein Wein dabei gewesen wäre, um welcher ich mich sonst allerdings nicht schere, da nicht trinke. Doch Wenke wollte nicht mit mir. Und ich eigentlich auch nicht mit Wenke. Warum dann sitze ich hier und verrenke mir die Windungen meiner Kopfinnenräume, ganz gleich, als ob ich ausdauernd und unentwegt, ja nachtdurchwacht und untröstlich nur und nur noch von der Wenke träumte. Dem ist doch gar nicht so. Kann es womöglich unter den unverständlichen Umständen sein, dass ich ganz allein auf die Idee verfiel, diesen Soundkörper zu formen, auf das er jenseits seiner wahrheitsbedingte Deklination schlichtweg als Klang im Raum erschalle und auch die Wenke nicht eine, nicht alle, ja keine und darum auch nicht die meine und eben doch und nur dieselbe sei. Hier mein thank you. Oh, ihr, die ihr eben nicht mit mir grad hier. Wenn ihr nur ansatzweise an die Ahnung heranreichen könntet, die in die Nähe meiner Situation gereichen würde. Ich sitze hier vermittelt meiner mir dazu gegebenen Organextranten in einem Restwärmebereich von mir wohlbekannten Menschen der gestrigen Nacht, die noch immer nicht verweht. Nicht verweht ihr Geruch, nicht verweht ihr Verlangen nach einem Ort der Wärme, einem Ort auf eine ganz bestimmte Art, auch jenseits der uns umgebenden Varianten dieser Welt. Ein Ort des Ausblicks, der Einkehr und des Innehaltens, ein Ort des Aneinander sich nicht weiter mit Äußerlichkeiten aufhalten, sein Ort, ich will es nun beim Namen nennen, ein Ort der Nacktheit. Hallo. Ja, ihr, Ditfurt. Ja, ich bin doch da richtig verbunden, mit der, Diakonischen Selbst. Hilfe. Telefonische Art? Also eine Art? Ja, okay. Ich wollte anrufen. Also ich habe angerufen, weil ja, möglicherweise können Sie mir weiterhelfen. Ich bin schon ein bisschen in eine eigenartige Situation geraten. Just, da bin ich. Na gut, da bin ich richtig. Ja, ich weiß. Ja. Ach so, ja, genau. Na, es handelt sich darum. Also, ich bin in. Also, ja, in meiner Position. Also, ich bin Vater eines. Kindes, also ein Sohn. Ja. Mutig. Nein, nicht der Name. Finden Sie, Sie finden, ja, es ist mutig auch heutzutage. Ja, darum geht's mir jetzt gerade weniger. Genau, ja. Klaus, wie sein Großvater. Ja. Aber ich wollte, ja, sein Großvater lebt nicht mehr. Nein, keiner seiner Groß... Ja, das... Er hat... Ja, den einen hat er noch kennengelernt. Aber, hallo, ich wollte fragen... richtig. Die Situation, die sich jetzt darstellt. Also, Klaus bringt mich jetzt... Genau, der bringt mich dazu, Sie anzurufen, da er mich in diese Situation gebracht hat, die ich alleine gerade vielleicht... Ja, nicht gedenke, lösen zu können, zu wollen. Ja, und vielleicht können Sie mir innerhalb von Sekunden einfach sagen, ne? Knickknack, und dann war's das. Der ist vor, sagen wir, knapp 3 Wochen. Ja, ist der auf, ganz unauffällige Art und Weise so auf Toilette gegangen. Und klar, das ist mittlerweile halt 10 und sperrt halt die Tür von innen ab. Und dann habe ich mir nichts weiter gedacht. Ja, und dann habe ich halt Essen gemacht. Bescheid gesagt, dass es Essen gibt und so, und ja, komm gleich und so. Dann habe ich das Essen gegessen und später dann, und es war schon Abend, dann später bin ich dann müde geworden, hab gesagt, ey, willst du nicht mal so vielleicht mal fertig werden und so. Und er so, ja. Ich bin dann ins Bett gegangen irgendwann und dann am nächsten Morgen lag er dann halt nicht in seinem Bett und dann wollte ich auf Klo gehen auch. Zähne konnte ich ja am Abend vorher in der Küche putzen. Und dann bin ich eher, genau, der war immer noch drauf. Sie ahnen schon, worauf das hinausläuft? Ja. Ja, vor 3 Wochen. Also ich denke, ja, knapp 20, 21 Tage. Das müsste ich nochmal nachschauen. Nee, richtig, ja. Da sitzt er noch heute. Das finden Sie auch, ne? Das ist durchaus außergewöhnlich, ja. Das wollte ich. Okay, dann werde ich ihm das mal sagen. Also das ist, ja, ne? Auch bei 10-Jährigen jetzt nicht unbedingt. Kann ich Ihnen durchaus darauf hinweisen, dass das kein Verhalten ist, das man jetzt alle Tage. Okay. Aber noch, ja, er spricht auch noch mit mir. Genau, immer wenn ich frage und also ihn freundlich versuche zu ermutigen, die Toilette zu verlassen, dann meldet er sich auch zurück und wiegelt freundlich ab und sagt auch immer, komme gleich. Aber, das ist doch bestimmt nicht so einfach, oder? Ja, richtig schwer ist es. Und jeden Tag? Nee, nicht jeden. Aber fast. Aber schwierig. Aber schwierig. Wie sind Sie dazu gekommen, so Besen, Teppichreiniger mit Besen zu werden? Jahrelang im Qualifikation. Ich sehe das ja zum ersten Mal. Überhaupt. Ah ja. Das war mal blau, oder? Ja. Sehe ich das richtig? Das war mal blau. Tiefblau. Aber der ist ja auch hier eigentlich Ange? Der war so. Ja. Warme Füße. Ah. Warme Füße. Genau. Hier. Aber machen ja wahrscheinlich die Sperrmüll in der Hand. Ja. Ist er nicht vielleicht jetzt in. Völlig neuer. Also ist ja nicht besser. Okay, ich sehe schon. Nee, von unten. Ja, das bietet sich an. Lebensform. Förmliche Lebensform. Das gefällt mir. Alles. Ja. Hier außerordentlich auch. Ja. Es ist halt Sonntag, ne? Und da habe ich mir vorgenommen, einfach alles aufzunehmen. Selbsttätig? Nee. Ah, den traf ich schon. Aber vielen Dank für den Hinweis. Martin Schneider ist. Ah ja. Ich bin gekommen, mein Gedicht aufzusagen. Das ist wunderschön von dir. Ich weiß noch nicht welches. Könnte auch ein spontanes werden. Ja, dann leg mal los. Okay, darf ich mir. Ich brauch die Bühne. Du brauchst die Bühne gleich. Ja, ohne Bühne kein Gedicht. Was wird das? Ja, das. Ah, das ist sehr spannend. Okay. Was vernimmst du auf deinem Wegen? Ja. Okay, kann man sich hier reinsetzen? Nee, das ist mir jetzt. Nee, so vor Publikum, das mag ich jetzt nicht. Also, ja. Und du? Hier? Bauen? Ich baue einen Sitz für meine Frau. Damit. Ein Schemel. Gepolstert muss er sein. Für den Popo ganz fein. Ah. Ja. Ob Schemel und Schimmel, also das Getier, das Weiße mit den schwarzen Flecken, was. Also die haben ja nicht immer schwarze Flecken, also sonst würde man sie auch schimmelig nennen können, aber mitunter schon. Aber hat das was zu tun? Schimmel? Frauengesäß? Frauen und Schemel und Schimmel? Na, ja? Vielleicht. Bekommt der Schemel eine Mähne? Der Schemel bekommt keine Mähne. Nee. Wieso bekommt er keine? Der bekommt keine Mähne, aber er kriegt ein Polster. Ah. Der. Nicht zufällig aus Pferdehaar. Nicht zufällig aus Pferdehaar, aber wer weiß, was sie da drin verwoben haben in ihren Stoff, der dieses Polster ziert. Ah. Du hast nicht eine Ansichtsexemplar-Variante hier? Eine Ansichtsexemplar-Variante des Polsters, was ja vielleicht aus Pferdehaar wäre? Ja, des Schemels welche? Nee, das ist auf jeden Fall nicht aus Pferdehaar geschwollen. Nee, das sehe ich. Und das willst du jetzt durchsägen? Nee, das will ich rausfräsen. Weil du da gerade so. Machst du da jetzt ein schlimmes Geräusch gleich? Ich mache gleich vielleicht ein schlimmes Geräusch. Darf ich das haben? Boah. Wenn du das unbedingt willst. Ich würde das mitnehmen. Nee, so. Nimm das doch mit. Also, vielleicht zerfetzt mir das auch die Ohren, ich stehe schon mal an der Tür. Oh, ja, für den Fall, das, weil ich habe ja die Kopfhörer auf, ne? Könnte sein, dass jetzt bitte liebe Hörer, angespannt. Ja, das ist Zeit. Deine Hörer und ich. Wir begehen jetzt ein Betonniedergang. Nunmehr Steinplatten aneinander sammeln, kurz vor einem grünen Brückensteg zu einer Terrasse. Hinter welcher? Womöglich. Das freut mich. Ist es okay, wenn ich an diese Scheibe klopfe? Okay. Guten Tag. Guten Tag, Maria. Guten Tag. Das kann ich schnell bis schleunigst, wenn nicht sogar geschwind, aufklären. Es ist mir nicht gelungen, in der Weihnachtssendung eine Live-Schaltung zu Ihnen herzustellen. um ein paar meiner Lieblings Glossen zu den nicht gefiederten Flugwesen, die hier in Rot vermittels ihres Schweifes manchmal durch die Luft sausen. Wissen schon? Ja. Ja. Darf ich mir da so... Das Radio? Noch nicht, aber bald. Du willst einen Vorab? Ja, ich will alles. Du willst alles mit Eichhörnchen. Jetzt hier so aus dem Stegreif, warte eine Sekunde. Meine Damen und Herren, wir befinden uns hier in der Dichterschmiede des Barnim. Ein wunderschöner, karger Raum, ein mönchartig ausschauender Mensch an seinem Knietisch. Im Barnim wird gekniet beim Arbeiten. Am Tipptisch. Okay. Wir sind so, ja, unbedingt, sofort. Inventur. An so Regentagen wie heute, da stand er dann plötzlich mit klatschnassen, dreckigen Pfoten und rabenschwarz krümelnder Nase vor der Tür. Was war bloß passiert? Die Antwort ist mal wieder ganz einfach. Das Tierchen war sehr früh bereits sehr fleißig gewesen. Es hatte den halben Garten umgegraben, alle Nüsse kurz ausgebuddelt und gecheckt, um sie dann erneut zu verscharren. Man weiß ja nie. Was ist denn deine Nase so schwarz? Fragte der Alte belustigt. Hast du etwa am Auto geschraubt? Sehr witzig, entgegnete Nüsslein recht vorwurfsvoll. Hast du schon mal ein Hörnchen mit Auto gesehen? Nee, du wärst der Erste. Aber warum ist denn deine Nase so schwarz? Hä? Warum deine Nase so dreckverschmiert ist? Ach so, Ditte. Hab nur Sventur gemacht. Nochmal zum Mitschreiben. Was hast du gemacht? Nur Sventur. Was ist denn Ditte? Jetzt fang du nicht auch an zu Berlinern. Ditte ist mein Part. Ist ja gut. Also was jetzt? Wo warst du und was hast du da verbuddelt? Jetzt sag ich doch schon. Nur Sventur. Ist wichtig. Muss ja schließlich wissen, ob die gebunkerten Vorräte noch da sind oder ob die liebe Konkurrenz... Aha, die Konkurrenz also. ...sie mittlerweile ausgebuddelt hat. Außerdem muss ich nachschauen, ob die Nüsse noch gut sind und welche nicht. Und Memory-Training ist auch wichtig. Manu, ich wusste ja gar nicht, dass du Memory spielst. Mensch, Alter, das ist kein Spiel, das ist vollster Ernst. Das sind doch meine Vorräte für den Winter. Checkst du das nicht, oder was? Und seid doch nicht gleich so patzig, beschwichtigte der Alte. Aber deine Nase ist einfach zu witzig. Darf ich vielleicht ein kleines Foto davon machen? Auf gar keinen Fall machst du dit. Klick. Puh. Also wenn das nicht atemberaubend war und ist. Du bist gerade sozusagen mittendrin. Ich will dann auch nicht weiter stören und zieh weiter meine Runden. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich denke, ich kann auch im Namen aller der Zuhörer und besonders der Zuhörerinnen sprechen. Für diese Probe. Mehr gibt's demnächst. Okay. Verlag wird auch noch nicht genannt. Wir machen auch gar keine Werbung hier. Und, ja, vielen Dank. Außergewöhnlich. Ich entferne mich flugs. Oh. Ja. Mildheit den Müden, Mattheit den Mondänen, je matter die Dänen sich unter Umständen wähnen, je blödsinniger reimt sich ein Haus auf ein kleines Getier. Die Tür ist verschlossen. Das beunruhigt mich. Das ist auch alles. Nicht nur für eine Nacht gedacht. Sie... Roh. Roh, roh, roh. Rien ne va so. Plus de mon tronc. Tür zu. Tür auf. Mon... Le train. Es haben nur die Ansicht der Selvorrat. Ansicht Nummer eins. Je kahler die Wand, je schanter das Porträt, das die Wand verzieht. Ansicht Nummer zwei. Je poröser die Farbe, die Decke ziert, je umfangreicher die Kosten für Erhöhungskräfte. Ansicht Nummer zwei. Je derber Lichteinfall von Süden, je glattig gelegene Gebäude durch die Vielzahl von gegebene Pflanze. Je unwahrscheinlicher das nicht vorhanden sein von Gardinen, Rollläden oder ähnlichen Verschattungen. Vierte Ansicht, letzte Ansicht. Die Verbreitung jeglicher Form von weitreichenden, unter Umständen noch viel weiterreichenden Meinungen und dazugehörigen Gegebenheiten, auch unter Anwesenheit von hölzernen Leitern, ist zu untersagen, zu unterbinden und zu verfolgen. Eine Wand ist eine Wand. Zwei Wände sind zwei Wände, drei, vier ein Zimmer. Haus, eine Versammlung von Zimmern mit den drei erwähnten Gegebenheiten, die zu verschweigen, sie hiermit zu unterzeichnen und anzutreten haben. Ah, immer noch dabei. Ich? Ja. Ja? Ja. Ah, ja. Drinnen auch. Ja. Wird nicht weniger, ne? Doch. Auf die Ecke hier und dann raus. Okay. Ja. Ja. Okay, an Betracht des Ist-Zustands durchaus erwähnenswert irgendwie, aber ansonsten irgendwie die Zukunft gewährt ja wieder gleich, ist richtig? Bitte? Nochmal? Meine ich ja. Atmosphärenfänger. Früher war ich Blitzsucher. Richtig. Ja. Das ist hier so eine neue. Oh je. Und siehe da, das Holz wird glut. Das war mal eine mexikanische Cocktail. Ja, so einer mit S-Bahn. Ah, ja. Ich glaube, das war der, was gemacht, glaube ich. Mit dem frischen Steaks für die Landarbeiter. Da gab es einen mexikanischen Begriff für. Ja. Aus der Grenzregion. Aber der ist irgendwie dermaßen verschlattert. Ja. Dann schütze ich jetzt hier mit den Eichen. Kaum zu glauben. Schein. Und die Kabine gammelt vor sich hin. Oh, Hoheit, im Dunkeln. Nur dort fühle ich mich auch nur ansatzweise in die Nähe einer Bereitschaft gedrückt, die... Anmerkung. Ja, das ist wirklich super dunkel. Das ist richtig. Communication label number 17 is now on. 1996. Thank you. Und auch zur Rollschuh-Disco? Ja, und plötzlich fielen die Tauben aus allen Himmeln wie Schnee. Wie alter, schlecht gewordener Schnee. Wie Schnee, der eigentlich kein Alter kennt und dennoch sich den zweiten Stellen muss jenseits der üblichen Variante seines Schmelzens. Und wenn nicht Frühjahr wäre, so wäre Herbst. Thank you. Und dann ist etwas auf. hier wieder nachstellen kann, wenn ich mal ein bisschen besser bin. Danke. Ui. Ja. der Säge oder mit dem Bohrer oder was das da ist. Der Tag ist fern, den ich noch angehe. Ein Vergehen vor Wonne, als aus Versuch. Oder anders gesagt, wie das Dasein, halb wie es war, zu sagen pflegte, es sonst. Es hatte Fälle von die Sonne geht noch immerhin von Schattenspielen, auch unangefochten morgens in dunklen Kästen meist auf, deren zugezogene Fenster sich gegen eine Luft auflehnen, eine voller Werte, hochgehalten von den verlängerten Armen des Menschen, der seines vogelgleichen Zeichens ein Nachrichtenwesen ist. Er faxt die Gesichter der Nacht dem Morgen ins ahnende Antlitz und nimmt mit dem gerührten Gips seines mitgenommenen Herzens jeder Zeitung den neuesten Tod an. Oder er selbst ist ein zugezogenes Fenster aus Wäldern unter ein Stadtdach gezogen, leidend unter der Vorstellung, mit gläsernen Flügeln aus dem Rahmen zu fallen und den in sein Thermogefieder gekrallten Himmel mit abwärts zu reißen. Doch taugt das Zerspringen auf Katzenköpfen wie der Stellvertreter Tod eines Hundes auch kleine Brötchen. Die zur Information für Frühaufsteher in Zeitungen wie schlecht geführten Tagebüchern frisch von der Leber weggebacken werden will, nicht mehr aus den alten Mühlengottis stammen. Geht im Namen der Liebe durch einen Spiegel ins Land der umgekehrten Sprache. Dort wandeln altkluge Jungfrauen mit netten Taschen durch eine Allee voll Naseweiser Papageienschatten. Sie erzählen sich von Michelangelo, der an den Schlaf des Marmors rührte mit Worten, die Meißel waren. Und sie erzählen von den Zimmermädchen, die in den Weltraum geflogen sind in einem Geflügel. Und einer namens Marilyn Monroe knabbert an einer Walnuss, in der das Gehirn eines Einstein alle Mondfahrzeiten gespeichert hat, nach denen sie Spielzeuglokomotiven in elektrisierten Damenstrümpfen vor 100 Jahren gerichtet haben. Dann zieht er mit Lichtgeschwindigkeit an einer Assoziationskette, die wir nicht nachvollziehen müssen, einen Urknall aus der Westentasche und stellt ihn auf den Abendstern, gleich neben das gläserne Herz mit dem Fischmotiv aus Katzengold. Dem Strichmännchen kommt zu Bewusstsein, dass es bei dieser Mondfahrt nicht zum Zuge kommt, weil man ihm den Auftrag gründlich verscherzt hat, einer Frau auf den Lippen zu liegen. Es ist so übermütig zweckentfremdet. Vielleicht haben es Narrenhände seinem Schutzpatron entwendet. Wie auf glühenden Kohlen geht es auf seinen roten Fußpigmenten durch die milchigen Straßen der Rückseite des kosmischen Toilettenlebens. Und von den Sudelemissionen, die in seiner Seele